Viertes Kapitel. Der Name und der Einfluss des Schicksals. Was ist die Beziehung zwischen dem Namen und dem Schicksal? Dies ist eine wichtige Frage. Man betet den Gottesnamen an, um den Einfluss des Schicksals zu beseitigen. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass das physische Leid und irdische Freude zu ihrer Seele gehören, dass der Einfluss des Schicksals unausweichlich ist. Dies bezieht sich nur auf den Körper. Die Anbetung des Gottesnamens mildert den Einfluss des Schicksals. Der Betroffene kann trotzdem ein friedliches Leben mit Gott und seinem Namen führen. Der Mensch wird seine Leiden vergessen. Die Macht des Gottesnamens ist unendlich und nicht zu ergründen. Die Folgen unserer Fehler werden durch Gottesnamen ausgelöscht. Selbst ein Taugenichts könnte durch Gottesnamen gerettet werden und seine Sünden würden ihm vergeben werden. Mit seinem Namen begleitet uns Gott und segnet uns liebevoll. Wer von Gott gesegnet ist, besingt Gott. Es geschieht ganz natürlich, vollkommen ohne Zwang. Das ist der richtige Weg, den körperlosen, absoluten Gott zu erreichen. Ewig im Gottesnamen zu leben, ist die Erlösung von unserer Pein. Es lässt sich nur so erklären, dass die aufrichtige Verehrung Gottes den unbelasteten Menschen zum Heiligen macht. Wer im Gottesnamen lebt, lebt wie ein Unschuldiger. Der Unschuldige liebt den Gottesnamen. Bitte höre mir zu. Vergiss niemals Gottesnamen. Selbst den Sündern werden in der Verbindung mit Gottesnamen ihre Sünden verziehen. Zerstörerische Kräfte haben keinen Einfluss, wenn man sich in der Nähe Gottes befindet. Nur lasterhafte Menschen sind von Gott getrennt. Der Gläubige fürchtet sich weder vor dem Einfluss des Schicksals noch vor zerstörerischen Kräften. Das Beten zu Gott reinigt den Geist und die Seele und erlöst dich von deinem Körperbewusstsein. Es ist eine wahre Bereicherung für dich. Der Mensch, der Gottes Namen intoniert, wird ständig von Gott begleitet. Er nimmt sich deiner unschuldigen, frommen Seele an. Wer nur mit dem Körperbewusstsein lebt, leidet unter seinem Schicksal. Das Bewusstsein der Seele hält die Folgen des Schicksals von ihm fern.